Mob und die Eliten. Wenn sie auf der Straße uns alles verbieten. Der Antifa, Großkonzern, hat Millionen eingenommen. Wenn Steuergelder fließen, hat der Straßenkampf begonnen. Sie hetzen uns, ihre Köder auf den Hals. Sie denunzieren und setzen auf Gewalt. Sag den Grünen, Anzugträgern, schickt ruhig noch mehr. Wie heißt es doch so schön? Vielfalt, viel Ehr. Sie wollen keine freien Völker, sie fordern die One World. Jeder Freiheitskämpfer hat sie schon gesehen oder gehört. Landet mal wieder ein Hammer auf den Kopf, ein finanzierter Angriff aus dem Steuertopf. Sie hetzen uns ihre Köder auf den Hals. Sie denunzieren und setzen auf Gewalt. Sag den Grünen Anzugträgern, schickt ruhig noch mehr. Ist doch so schön, Vielfalt, viel Ehr. Schön, Vielfalt.